irgendwo in Berlin wurde ein Loch gegraben. Ja, dafür weiß ich aber ganz konkret, wo improvisiert wurde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan. Ja, und es ist Juni in Berlin. Was bedeutet? Baustellen, Badeseen und Beschwerden über beides gleichzeitig. Wir kennen das, wir lieben das. Und einer liebt es ganz besonders. Hier ist René. Hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen. An den Liebetag. Ganz gut. Sehr gut. So. Hat er sich aber gequält. Ich bin ready. Heute zur, wie Stefan schon sagte, 192. Ausgabe an diesem wunderschönen 10.06.2026. Yeah. Und Marc ist heute nicht dabei. Was soll man dazu sagen? Marc hat mittlerweile mehr Fehltage als Danilo Müller aus meiner Grundschule. Ist das so? Ja. Okay. Und ich vermisse Marcs Stimme. Stimme. Ich höre mir schon alte Podcast-Folgen an, damit ich... So verzweifelt bist du schon. Ja. Oh Gott. Ja, wir haben ja gehofft, dass es klappt, dass er heute mal wieder dabei ist. Ja, warum fehlt er eigentlich? Ach, frag nicht. Frag nicht. Na gut. Hat wahrscheinlich mit Arbeit zu tun. Ja, kommt mir spanisch vor. Also Marc würde ich am liebsten 10-mal einstellen, wenn ich Unternehmer wäre. Ja, ne, mit der Einstellung, aber... Siehst du, wenn ich meinem Chef schreibe, ich kann morgen nicht kommen, schreibt er Danke. Ja, das ist gut, ne? Guter Einstieg. Prost, René. Ja. Gut, da stehen wir wieder um 5 Euro ärmer jemand. Genau, und deswegen trinke ich nur Wasser. Ich werde den Weizkalt der Geschichte noch klären, Stefan. Was? Dann zeig mir deine Gehaltsabrechnung. Genau. Gut. Damit ist ja schon geklärt, wo wir uns wieder mal aufhalten. Wir Richtig. Sitzen neben der Dachterrasse diesmal, weil das Wetter ist heute nicht so prickelnd. Also es hat vorhin schon geregnet, aber jetzt geht's eigentlich. Der Sommer ist vorüber. Nee, kalt ist ja auch nicht, sind 20 Grad, aber zum Sitzen und nicht bewegen natürlich ein bisschen frisch. Und immer wenn René dabei ist, dann weiß ich ja auch, er ist nicht so lieber drin. Was? Nein, wir hätten draußen sitzen können, überhaupt kein Problem. Ich habe einen Schneeanzug bei. Also. Warum sitzen wir jetzt hier? Ist egal, jetzt müssen wir da durch. Wir können jetzt nicht während der Live-Sendung rausgehen. Nee. Ach so, nee, ich hatte einen Grund. Einen Grund? Diese riesengroße Metallwand, möglicherweise auch Sendebedarf hat. Richtig. Da ist irgendwas hinter, irgendeine Technik. Irgendwas ist da, du. Vielleicht ist das eine Antenne für irgendein Spionage-Ding. Ich habe immer gedacht, eigentlich sagt man ja, der Alexanderturm ist in Wirklichkeit eine riesengroße Antenne. Ja. Von unserem Raumschiff. Hinter dir. Von unserem Raumschiff Erde. Ja. Ja. Der Alexanderturm, der Fernsehturm natürlich, wie der Berliner sagt. Ja. Naja, aber egal, wir sitzen jetzt hier ganz gemütlich auf dem orangenen Sofa, freuen uns, dass wir hier wieder aufnehmen dürfen. Ja. Ne? Also an der Stelle mal danke an meine Firma und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ja. Wie würde Marc sagen, wir haben wieder viel zu viele... Wir haben jede Menge Sendung, also lass uns loslegen. Ja, so ungefähr, ne? Ja. Er kann es besser. Ja, René, erzähl, wie geht's dir? Wir haben Mitte Juni, morgen beginnt für uns die Fußball-Weltmeisterschaft. Das Tippspiel läuft gut. Ja. Wir sind gespannt. Diesmal mit Sponsor haben wir ja gesagt. Werden wir am Ende der WM nochmal drauf eingehen. An alle, die mitmachen, einfach nur durchhalten. Das Richtig. Ist schon ein Siegesgarant. Ich habe gehört, oder vielleicht sollte ich gar nicht so viele Tipps verraten. Ja. Es gibt nämlich Strategien, wie Leute tippen und damit gut auf einer Welle surfen. Okay. Sagen wir mal so, die Tipps sollten nicht so mit Ausschlägen versehen sein. Dann rein theoretisch könnte man auch auf jedes Spiel dasselbe Ergebnis tippen. Ja, kann man auch machen. Ich wette, damit kommt man locker in die obere Hälfte. Kannst ja probieren. Ja. Na? Aber verrätst du deinen Weltmeistertipp? Ich habe mir ehrlich gesagt vergessen. Das ist mal eine gute Antwort. Also ich denke, Frankreich macht's. Das werden viele denken. Warte mal, ich kann es ja jetzt sagen. Ja, eben. Ist ja schon. Ja, also ich denke Mexiko. Gut. Da mache ich mir keine Sorgen, dass du das Geld nicht gewinnst. Ja. Gut. Ja, du, der Gastgeber kann ja auch mal vorankommen, ne? Also kann man ja auch denken. Du, sagen wir mal so, wenn's Mexiko wird, muss ich mit niemandem teilen. Das Hast du recht. Das ist übrigens auch eine Strategie, Außenseiter-Tipps, ne? Also, ja, ja gut. Apropos Tippspiel. Ich habe tatsächlich ja die Chance genutzt und noch im Firmenumkreis einmal Werbung gemacht. Geil. Wir haben bei uns die Tradition, dass sich die neuen Kollegen vor allem vorstellen. Mhm. Und 20 Minuten hat man Zeit, sich seinen beruflichen Werdegang vorzustellen. 20 Minuten? Ja. Krass. Ich habe dann auch so gedacht, wie viele Termine hat jeder? Ja. Ja, aber das war offenbar schon von vornherein klar. Und als ich saß und so viel hast du doch noch gar nicht erlebt, dass du 20 Minuten reden. Ey, du, wir schaffen hier eine Stunde zu füllen, ohne das dass man alles erzählt hat. Ja, ohne dass man viel erzählt hat. Nein, und auf jeden Fall, wie ich dann so kurz vor Start meiner Präsentation sagte, ich glaube nicht, dass ich die 20 Minuten schaffe, hieß es schon dann so, nee, eine halbe Stunde ist eingeplant, das ich habe mir schon gedacht. Ja. Krass. Und die zweite Überraschung war, also das war ja so angedacht, dass ich tatsächlich nur berufliche Sachen erzähle. Mhm. Das heißt, alles, was ich so privat mache, habe ich erstmal nicht erzählt. Mhm. Und das hätte auch keine halbe Stunde gereicht dann. Und auf jeden Fall so, ich bin fertig, ne? Und die Bürochefin sagt, ja, danke René. Achso, und übrigens ist es gerade Podcast-Folge 91 frisch erschienen. Mhm. Ne? Und dachte ich so, okay, wo kam das jetzt her? Ja. Ja, das war eine nette Werbung. An der Stelle danke, Claudia. Und dann herzlich willkommen den zwei neuen Zuhörern. Genau, wir freuen uns, dass ihr da seid. Ne? Aber apropos Präsentation, da hatte ich gerade so Bilder im Kopf. Du kennst es auch noch aus unserer Ausbildung. Ich glaube, wir sollten unsere Firma vorstellen für die Berufsschule. Ach so, ja. Warte. Das Thema war natürlich in meiner Präsentation auch. Ja. Ich habe es umschifft. Ja. Ich habe gesagt, ich habe in einer Firma gearbeitet, die hat Online-Content produziert. Ja, Kreditkartenabrechnung. Das war das, womit sie sich ja bei mir vorgestellt haben und in der Anzeige. Genau. Aber führe aus. Nee, ich, also das meinte ich gar nicht, präsentiert? Wir haben natürlich dann noch schön im, ich glaube, Internet Explorer 6 war das damals. Haben wir uns Webseiten von der Firma angeguckt? Nee, das nicht. Um wir wären von der Schule geflogen. Ja, genau. Ne? Also das wäre hier bis hoch zum Senat gegangen, bis zur Schulsenatur. Genau. Und eine ganze Riege Psychologen an die Schule geschickt. Die Schule hätte zumachen müssen, die Berufsschule, glaube ich. Nee, Internet Explorer 6 damals noch. Und da haben wir noch die Statusleiste genutzt, wo wir immer, Statusleiste. Ich kann mich voll daran erinnern. Und ja. Grüße an Antje, glaube ich, hieß sie. Hieß sie Antje? Weiß nicht. Die hat nämlich dann immer, wenn man die Seite gewechselt hat und auf ein anderes Thema. Ach so, Thema, ja, unsere Mitarbeiterin. Hat ja. die das Thema eingesprochen. Also so genau, die kurze Erklärung, die Präsentation unserer Firma haben wir als Webseite quasi gemacht und wir haben unten in der Statuszeile, wo man halt Text reinmachen konnte, haben wir Witze durchlaufen lassen. Stimmt, ja. Und haben das aber niemandem gesagt, ja. Haben dann wirklich darauf gewartet, dass die ersten Leute diese Bewegung wahrnehmen während unserer Präsentation und dann selber lesen. Ja, es hat voll funktioniert. Weil, ach Mensch, wir waren schon zwei Schlitzohren, Stefan. Ja, das sind wir heute noch. Stimmt. Ne? Nein, natürlich. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein, musst du sagen. Ne, wir sind ein bisschen reifer und also dein Chef hat sich vielleicht schon durch das Hören der Podcast-Folgen daran gewöhnt. Ach so. Bei mir, ich muss das sachte und langsam einführen. Stimmt, du bist ja noch neu in deiner Firma. Ja. Nee, vor allen Dingen auch das ganze Thema, dass ich auch noch ein Privatleben habe. Ach stimmt, ja. Nein, ich habe ja keinen. Ich arbeite aber mir macht Arbeit noch wirklich Spaß, ne? Kann ich hier ganz stimmt. ehrlich noch. Finde ich auch. Muss ich hier an der Stelle natürlich auch nochmal sagen. Ich glaube, wir beide sind nicht die Einzigen, die gerade diesen Move, den Arbeitgeber zu adressieren, hier hinten rum nutzen. Mhm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann war Marc das letzte Mal dabei? Also in der letzten Folge, wo Marc dabei war, war nämlich auch, ich glaube, er hat irgendwie 10 Minuten nur von Arbeit gesprochen und gesagt, wie viel er dazu tut und so. Und was passiert? Schwupps, ist er nicht mehr dabei. Ja, er nur noch arbeitet. Hat der Chef wohl gehört und hat gesagt, oh Mann, der hat so viel Freude dabei, die will ich ihm nicht nehmen. Mhm. Ja. Aber wir hoffen natürlich, dass er demnächst mal wieder dabei ist. Ein bisschen Ausgleich braucht man ja zur Arbeit. Ne? Genau. Nicht, dass er noch durchdreht, wie meine Zahnbürste. Ach so, okay, Stefan, der Meister der Überleitung. Was, deine Zahnbürste durchgedreht? Ey, ganz ehrlich, ich war neulich. Hast du dich verletzt? Nee, ich habe so eine elektrische Zahnbürste. Ja, das ist ne? schon mal nicht schlecht. Und die hat irgendwie eine Macke an dem Schalter. Und, die hat einen Schalter? Einen Hebel? Nee, so ein Knopf. Ne? Ein so Knopf, okay. Wo es an- und ausgeht. Und ich habe schon gemerkt, irgendwie, der geht immer schwerer zu drücken. Ne? Und irgendwann mitten am Tage denke ich so in meiner Wohnung, was sind das für ein Geräusch? Und dann habe ich mir nicht weiter dabei gedacht und hat mich das so genervt, dann habe ich geguckt, wo das ist, nichts gefunden, so. Ja. Und ich sitze so an meinem Computer, ne, am Schreibtisch, auf einmal fällt irgendwas im Bad runter. Okay. So, dann bin ich hin, lag die Zahnbürste um. Okay. So, und ist dann irgendwie ausgegangen, ist nicht mehr die angegangen. Wollte sich umbringen. Genau, durch die Vibration ist die gewandert, ne, wenn die steht, macht sie das ja. Und dann ist irgendwann runtergefallen. Und dann dachte ich, okay, kaputt. Na gut, habe ich mir eine neue gekauft in der Zwischenzeit. Ne? Okay. Oder online bestellt, macht man ja heute so. Ja. Und ja, dachte mir nichts bei, habe die auf dem sozusagen dahingelegt, wo ich meinen Sperrmüll sammel halt. Ne? Hm. Und irgendwann fing die plötzlich wieder an. Hol mich raus. Ja, so ein Gefühl hatte ich, ne? Mhm. Also irgendwie der Akku hat sich dann irgendwann erholt und dann ging's weiter. Ach so, meinst du, dass der Akku runter war? Und dann dachte ich, die musst du jetzt leer laufen lassen. Ja. Ne? Ich konnte die auch nicht mehr ausschalten. Pass auf, jetzt hast du festgestellt, dass die einen Akku hat, der nie leer geht. Ja, wahrscheinlich. Da habe ich sie in den Schrank gepackt, wenn ich sie nicht höre, weißt du? Genau. Und die Nachbarn haben gedacht, der hat seinen Satisfier drüben. Genau, ne? Das war meine neue Nachbarin, denke ich. Ja. Ja, und jedenfalls, jetzt ist anscheinend der Akku wirklich aus und ja, war eine lustige Geschichte. Du hast sie getötet durch die Tiefentladung. Gehen wir dadurch ein, ja. Würdest du sagen, von welcher Marke die? Es gibt einen männlichen Vornamen da vorne. Ah ja, okay, alles klar, ja. Okay, du weißt. Und hast du jetzt eine neue geholt von derselben Firma? Ja. Hast du die geholt, die von diesem Sega-Spiel? Keine Ahnung, was du meinst. Wie heißt denn von Sega, dieser blaue Igel? Oh Gott, warte mal, wie hieß der noch? Offenbar hast du sie nicht geholt. Okay, gut. Nee, wie hieß denn der? Jetzt an der Stelle, wer die Auflösung dieses da Rätsels gibt's kennt. Von zwei Filmen, ne? Ja, wahrscheinlich. Es gibt sogar einen schwarzen von ihm, das war wie vielleicht sein Schatten keine oder so. Ahnung. Wer die Auflösung weiß, könnt ihr uns gerne schicken. Mhm. Wir suchen den Firmennamen und den Markennamen des Modells. Du weißt, was ich meine für eine Marke? Ich weiß und ich werde dir, warte, ich sag's dir, ich halte mal mein Mikro weg. Nein. Okay. Ja, doch, kann sein. Hm? Ja. Doch. Gut. Jetzt weiß ich, ja, okay, alles klar. Ich hab's. An den Hersteller mit dem männlichen, man hat's ja nicht gehört. Ach so. An den Hersteller mit dem männlichen Vornamen in der Marke. Ja. Schreibt uns, schickt uns Geld, dann werden wir die Auflösung. Dann werden wir sagen, wer ihr seid. Eine genau. Viertelstunde lang öffentlich. Ja. Nein. Gut, ja. Also du bist jetzt auf jeden Fall wieder glücklich bezahnbürstet. Ich habe eine neue Zahnbürste. Wusstest du, dass diese Aufsätze, zumindest die Markenaufsätze, die haben noch an der Spitze eine blaue Borste, die Farbe abnimmt. Ja. Und wenn die weiß ist, dann muss man sie wechseln. Genau. Ich habe mir gleich eine weiße geholt. Das kommt dir. Ja, das stimmt. Nee, aber ich muss auch sagen, ich habe auch Ersatzzahnköpfe sozusagen, ja. Ne? Auch gleich in so einem Mehrfachpack. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die vom Original herrscht, ich glaube eher nicht. Aber die passen auch ganz gut, ja. Also prinzipiell, das wie gesagt, ist ganz schön teuer mittlerweile von Zahnbürsten. Ich bin ja so ein Handbürstenmensch gewesen. Ja. Bin dann aber zu elektrisch umgestiegen und auch Zahnärzte empfehlen tatsächlich die Reinigung mit der elektrischen Zahnbürste. Und hast du eine Rundkopfbürste oder so eine, was ist das, ovalmäßig? Nee, ich habe so footballmäßig. Eine, ja, ich habe so eine ovalen, da passt die Zahnpasta-Schlange besser drauf. Ah, die Zahnpasta-Schlange ist da gewesen, okay. Bakterius, nee, wie wissen die? Bakterius und ich gucke keine Werbung. Nee, die ist es so Kinder, wie man Kindern sagt. Baktus und irgendwer, Kaktus, keine Ahnung. Okay. Greifen sonst deine Zähne an. Mhm. Ja. Na egal. Naja. Gut. So an der Stelle, unser Bildungsauftrag ist, glaube ich, erfüllt. Denkt absolut an eure Zahnreinigung, ist eine wichtige Sache. Ja, und Zähne putzen jeden Tag. Genau, und vor dem Essen, vor dem Schlafen, nach dem Essen Zähne putzen nicht vergessen und vor allen Dingen den Spruch nicht durcheinander bringen. Genau, sonst geht's schief. So gut. Was hast du Schönes erlebt? Ich war bei den Bullets gewesen, Berlin Bullets in Marzahn. Ja, da muss ich noch mal ein Hühnchen mit dir rupfen. Du, wir hatten so wenig Zeit. Na klar. Es war ja ich musste wirklich Prioritäten setzen. Du musstest zu einem Umzug beim Kumpel helfen, ja, ist schon klar. Ja. Nein, ja. Diese Einladung, die steht wirklich schon seit über ein Jahr im Raum. Und jetzt musste ich einfach mal hin. Die haben einen neuen Platz, Ne, muss mir einen neuen Platz angucken. Mhm. Football ist ja, das wäre für dich schon ein bisschen blöd gewesen, ohne Sonnenhut. nee, es ist wirklich so, ey. Pralle Sonne. Ey, also ja, jeder Footballplatz, pralle Sonne, kein Baum. Warum man da nicht mal einen Baum irgendwo hinpflanzt an so einem Platz? Hat man vergessen, hat das Geld nicht mehr gereicht. Ja. Aber du hast recht, der Sportplatz da bei mir in der Zizilienstraße, der wurde ja neu eröffnet. Ja. Hatte ich dann auch gelesen. Und ihr wart einen Tag vorher da, glaube ich, vor der offiziellen. Ja, wir waren vor der offiziellen, wir waren ja am Wochenende da und die war ja am Montag die Eröffnung. Ich glaube, also, am Montag oder Dienstag, ja. Genau, und ja, also es war schon ein Spiel vor der Eröffnung gewesen. Der Verein ist super glücklich. Man muss auch sagen, das ist ein Lebenstraum oder Wunsch in Erfüllung gegangen für den Coach, der jetzt gar nicht mehr aktiv da den Verein betreuen kann aus gesundheitlichen Gründen. Genau, und die obligatorische Anfrage kam natürlich auch wieder, ne? Aber wir werden nicht zusammenfinden. Das ist mir zu entfernt. Ja, ich habe da keine Zeit für. Mein Herz steckt da noch voll drin, aber das war's dann leider auch schon. Ich sitze lieber mit dir und spreche darüber und dass ich auch mal Nein sagen kann. Ah, okay. Frag mich mal was. Was soll ich nicht fragen? Nein. genau, also das war ein schöner Terminspiel. Lief ja auch schon ein bisschen nebenher zum Gucken. Ja. Ja, ich habe Vanessa geschrieben und meine Enttäuschung ausgedrückt und sie meinte, das holen wir nach. Ja, sie hat mir ihr Handy gezeigt und gesagt, guck mal hier. Und dann haben wir beide gelacht, herzlich. hat der ChatGPT, was soll ich schreiben? Was soll ich antworten? Ja. Könnte ich mir gut vorstellen bei dir. Ja, und was hast du denn dann stattdessen gemacht? Ich war bei meinen Eltern Kaffee trinken. Ja, das ist aber auch wichtig. Das ist okay. Ja. Na, kann man aber machen. Ja, nee, muss man. Ja. Das stimmt. Du willst auch ein guter Vorzeigesohn sein. Ja. Ich habe übrigens ein neues Hobby. Echt? Ja, also da sind wir beim Thema Zeit. Neues Hobby, warte mal, welche Hobbys hast du denn noch nicht? Vögel, okay, nee, das passt, weiß ich nicht. Gärtnern, nee, Guerilla Gardening. Guerilla Gardening? Ja, und zwar, Hobby. Warte, jetzt muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein, ja, wie ich es ausdrücke. Ja. Ich kenne jemanden, der mit seiner Freizeit auf Verkehrsinseln bei sich im Bezirk geht und da wild Pflanzen anpflanzt. Auf Verkehrsinseln? Ja. Hier so eine Mittelinsel. Genau, so eine Wendeschleifeninsel. Genau. Okay. Und weil der offizielle Weg mit Genehmigung einfach viel zu kompliziert ist, geht der so gelegentlich, was willst du wissen, Stefan? Ich habe nur was geguckt im Aufnahmegerät, ob das Batteriesymbol da ist. Ach so, sehr gut. Und ob es läuft. Es läuft. Ja. Genau. Und dann so, also die ersten Aufgaben, die ja notwendig sind, sind der Boden lockern. Mhm. Also wenn da Jahre nichts passiert ist, ist das, als hätte da jemand Beton reingeschüttet. Also schon im grünen Bereich sozusagen, im Beetbereich. Es ist ja heutzutage eine Fläche, die nicht zu betoniert ist und aber nicht weiter genutzt wird, ist mit Rasen. Ach so, okay. Ja. Hier sieht man ja überall so einfach, das sind die Flächen, die dann gerne im Sommer gelb leuchten. Das stimmt, ja. Ich erinnere nur an die Frankfurter Allee, die ist ja der komplette gelbe Mittelstreifen. Mhm. Ne? Genau, und da entsteht jetzt was, was mit richtigen Pflanzen zu tun hat. Und mal gucken. Das machst du? Nee. Ja. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, was dann natürlich wichtig ist, wenn man sowas macht, man muss offiziell aussehen. Das heißt, ich renne dann rum mit Warnweste. Nee, nicht in dem Bereich. Ich habe dann schon eine entsprechende Ausstattung von guter Gärtnerhose, Latzhose, Gärtner-Gießkanne. Ja. Wie Peter Lustig siehst du einfach schon aus. Richtig, nur ohne Strohhut. Siehst du? Wie ich. Wie ich, hä? Nee, wie ich. Ja, du? Nee. Ja. Stimmt. Du sollst, wir genau. Wollen nicht verraten, ich werde euch auf dem Laufenden halten, ob das ein lohnenswertes Projekt ist. Mhm. Aber ich werde mich, glaube ich, jedes Mal freuen über die Blumen, die irgendjemand dort gepflanzt hat. Ja, ich glaube, das sieht auch schön aus. Ja, finde ich auch. Unter Umständen, ja. Das ist bestimmt schick. Ja. Das ist, hätte ich nicht gedacht, dass es das Hobby ist. Ja, also sollte ich mal nicht kommen, dann kann es sein, dass ich einen Kumpel besuche. So? Und einen Workshop machen wir nicht. Nee, weißt du, so mit Kuchen und Pfeile. Ach so, verstehe. Ja. Die Pfeile im Kuh. Nein, ist ja Quatsch mit Soße. Was soll da passieren? So, ja. Genau. Ja, gibt es bei dir irgendwelche aufregenden Neuigkeiten? aufregende Neuigkeiten. Ich habe viel erlebt in den letzten zwei Wochen, muss ich ehrlich sagen. Na dann, das war echt schieß gut. Mal los. Ja, wo fangen wir denn an bei den ganzen, warte mal, ich muss mal meine 20... Stefan, das bist doch nicht du, haben wir vier Wochen nicht aufgezeichnet? Ja, ne, also das kommt selten vor bei mir. Nee, ich kann eine lustige Story erzählen, man kennt ja den Spruch hier vom... Warte, wir machen das so, ich versuche nicht zu lachen, okay. Erzähl mal. Okay, nee, wir kennen ja den Spruch hier morgens 9:30 in Deutschland, ne? Aber ich habe kennengelernt mittags 12 an deutschen Tankstellen. Das war sehr witzig. Ja. Ich wollte nämlich zur BSR, zum Sperrmüll, war so 11:30 ungefähr und dachte ich mir, okay, gucke ich mal, wie teuer jetzt Benzin gerade ist. War recht günstig. Dachte ich mir, gut, fährst du mal schnell an der Tankstelle ran. Und habe in dem Moment gar nicht dran gedacht, dass ich vielleicht nicht der einzige schlaue Mann bin auf dieser Welt. Ja. Und dann bin ich dahin und ich habe so lange nicht mehr erlebt, dass man so anstehen muss an der Tankstelle. Alle Säulen voll, 3, 4, 5 Autos hinter jeder Säule. Ja. Ne? Und dann dachte ich mir, ach stimmt ja, 12 Uhr ändern sie ja die Preise. Aber du warst 12.30 Uhr da? Nee, ich war kurz vor 12 da. Ach so. Und die Uhr ging nie, der große Zahl ging immer näher auf 12 Uhr. Und ich habe es gerade so noch geschafft. Ich habe irgendwie 11.58 Uhr habe ich den Zapfhahn gezogen. Ne? Es waren irgendwie 1,82, glaube ich. Wie ist das eigentlich? Welcher Preis zählt denn dann? In dem Moment, wo du anfängst zu tanken. In dem Moment, wo du den Dings hochhebst, die Säule, dann steht ja der Preis auf der Zapfsäule. Das heißt, rein rechtlich. Achso, okay, ja. Rein rechtlich musst du nochmal kurz vorm Tanken auf den Preis gucken. Richtig. Ne? So, und da habe ich getankt, war alles gut, habe ich mich angestellt, ist natürlich auch eine lange Schlange dann, ne, beim Bezahlen, bei so vielen Autos. Und in dem Moment ging es dann hoch, 21 Cent mehr. Und dann dachte ich, habe ich ja Glück. Und ich habe das Gefühl gehabt, andere haben es vielleicht gar nicht gecheckt. Überleg mal, das sind 20%, oder? Von 1,83 auf. Ach so, nee, dann sind es 2,04 oder so. Ja, sind's knapp 10-15%. Aber ist halt schon für eine Tankfüllung. Ne, schon ordentlich. Also 21 Cent macht ja einen Unterschied. Ja, und die Frage ist ja, warum eigentlich? Warte mal, wie viel Liter passt bei dir rein? Ach du Scheiße. Du kannst mir Fragen stellen. Wie viel Liter? Das kann ich dir aus dem Kopf gerade nicht sagen. Wie viel Liter passt denn so eine Badewanne voll, passt da locker rein? Oder? Ja, ich habe da nur ein kleines Auto. Würde mich mal interessieren. Aber ja. Das heißt, du bist noch gut weggekommen. Das hat geklappt, genau. Und ein paar Tage später war ich Auto waschen und nachmittags ist ja nichts los an der Tankstelle, weil die Preise natürlich zu hoch sind. Also war schon eine spannende Erfahrung. Und ich habe das nie realisiert, seitdem hier diese Preiserhöhungs, dieser Rhythmus da drin ist, 12 Uhr. Habe ich nie gecheckt, aber jetzt habe ich es mal erlebt. Ja, 35 Liter passen in deinen Reihen. Ja, könnte ungefähr sein. Ist so eine Badewanne, oder? Ja, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ja, nee, wie 10 Liter passen in eine Badewanne? Nee, mehr. Ja. Das heißt ja, mehrere Badewannen Benzin passen in dein Auto? Kann man sich gar nicht vorstellen bei dem kleinen Bad. Nee, da habe ich jetzt auch keine Vorstellung. Oh, ich habe jetzt keine Lust, das auch noch zu recherchieren. Nee, das ist, können wir nächstes Mal machen. Ja, aber überleg mal, wenn die Preise sich immer 12 Uhr so drastisch ändern, dann können die Tankstellen am Nachmittag zumachen. Na, ist ja auch so. Wenn du 1 zur Tankstelle fährst, dann brauchst du ja nicht hinfahren, weil da ist leer, da ist nichts. Tja, bin mal gespannt, wie das den Markt und das Tankverhalten ändert. Naja, ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall wird ja auch ab Ende Juni der Tankrabatt wegfallen, ne? Der sogenannte Tankrabatt. Da wird es ja dann auch wieder andere Preise geben, möglicherweise. Wir schauen mal. Wir werden irgendwann, werden wir uns gar nicht an die Zeit zurückerinnern, wo man nach 12 Uhr noch sinnvoll tanken konnte. Genau. Wie, ihr habt früher nach 12 Uhr getankt? Wie 20.30 Uhr am Donnerstag war er schon froh, dass er so lange einkaufen gehen konnte? Das kann man sich doch gar nicht mehr vorstellen. Ja. Ne? So ändern sich die Zeiten. So ändern sich die Zeiten. Man muss halt auch ein bisschen improvisieren. Oh nein, schon wieder Stefan eine Überleitung. Stefan bedient sich hier selber. Ist ja der Wahnsinn. René, nett, dass du fragst, was ich erlebt habe. Ja. Nee, du das kannst gerne ein Thema einschieben. Wenn ich habe gesehen, du warst im Impro-Theater. Ja, da wollte ich gerade drauf. Ja. Perfekt. So ein Zufall. Ich habe gerade gar nicht zugehört, Stefan. Ach so, okay. Sehr gut. Nee, kann ich absolut empfehlen. Und welches war's denn? Es muss ja nicht immer das große Theater sein, sondern die kleinen, lokalen in deinem Bezirk, die sind doch viel schöner. Ich war in Pankow im Impro-Theater Varia Vineta. Okay, der Name Vineta ist klar. Vineta-Straße. Genau. Und der Hintergrund war, unser lieber Dirk, den kennst du auch noch. Ja, damals, der hat sich lange und gut gehalten. Aus dem in meiner Erinnerung. Ja. Hat sich überhaupt nicht verändert. Genau, ich war nach Feierabend, war ich noch bei ihm, hat er mir so ein bisschen seine Firma gezeigt und dann sind wir dahin, weil ein Kollege von ihm aus Wuppertal hat dort einen Auftritt gehabt. Der hat da mitgemacht. Ah, ja. Und das war der Anlass, warum wir dahin sind. Wobei man sagen muss, beim Impro-Theater machen ja alle mit. Es sind jedes Mal verschiedene. Nee, Leute. Aber auch das Publikum macht ja mit, das macht's ja aus. Ja, wir wurden einmal mit sozusagen involviert, indem wir irgendwas vorlesen mussten, so Karten, ne, die gezogen wurden, mussten wir vorlesen. Das war okay. Und die Impro-Show an diesem Abend hieß, ein Duo kommt selten alleine. Es waren 6 Comedians und die haben immer als Zweiergruppe im ersten Teil szenerisch was nachgespielt, zum Beispiel Berlin meets Wuppertal, Berlin oder Berlin versus Potsdam. Und im zweiten Teil haben alle zusammen quasi was gemacht. Und das war sehr unterhaltsam, sehr lustig. Das waren halt wirklich so Impro-Künstler, ne? Ja. Die teilweise noch am Anfang waren, die teilweise schon ein bisschen weiter waren. Wobei ich finde, dass das bei Impro tatsächlich gar nicht so eine große Rolle spielt. Das ist, glaube ich, ein bisschen wie Poetry Slam. Das musst du ja lieben da, einfach. Genau, ja. Da ist es, glaube ich, auch wurscht, ob das jetzt ein Student ist, der das so nach seinem Studium immer in seiner Freizeit macht. Genau. Oder ob das einer ist, der davon, ich weiß gar nicht, ob man davon leben kann. Naja, ich meine, wenn du bedenkst, welche Impro-Künstler kennst du denn, die jetzt richtig touren und also so? Also man kennt keine Impro-Künstler, glaube ich. Oder die mal so angefangen haben. Weil so Impro ist ja eigentlich nur die Technik. Und natürlich gehört auch eine Menge Kreativität dazu, ja. Ja, und das ist halt so, war mal was anderes, weil das habe ich so, ehrlich gesagt, noch nicht wirklich erlebt, ne? Und es war schön, waren nette Leute, wir waren auch dicht dran, ist ein kleines Theater, leider war es nicht ausverkauft. Also ich sag mal, sind vielleicht 50 Plätze, wenn es viele sind in dem Theater, ne? Und die spielen halt ziemlich oft, die haben ein gutes Programm. Und die Künstler in der Kombination spielen halt selten zusammen, ne? Jeder hat so seine Veranstaltungen und geht dann halt, die haben dann gesagt, okay, der hat im Juni noch diese Termine da und da in verschiedenen Theatern. Und das war halt auch sehr spannend. Und von daher, also den einen oder anderen fand ich echt gut dort und den versuche ich so ein bisschen weiter zu verfolgen. Was was hat es gekostet? 14 Euro waren es. Wie lange ging die Veranstaltung? 2 Stunden. Oh ja, ist gut. Ne? Also mit Pause. Oh, ist gut. War okay. Also mehr, also habe ich auch so erwartet. Ne? Das ist ein guter Schnitt eigentlich bei so einer Veranstaltung. Dazu noch Getränke natürlich und wir haben natürlich auch ein bisschen was gespendet, ne? Weil ich glaube, Kultur in dem Bereich ist schon schwierig. Die haben es nicht leicht, diese Theater. Und das muss man einfach unterstützen. Also ich war vor vielen Jahren mal, ich glaube Gorillas heißen die, ist auch ein Impro-Theater. Ich bin mir nicht so 100% sicher, ob die im Chamäleon hier in den Hackeschen Höfen sitzen. Das war ja gleich um die Ecke hier, ja. Und auf jeden Fall, was mich da damals beeindruckt hat, also erstmal die Show war super, die Leute, also man hat richtig aktiv mitgemacht, war ein großes Publikum. Okay. Und was mich so beeindruckt hat, aber die haben auch bewusst damit geflext. Sie haben zu Beginn gefragt, wir waren alle schon mal hier. Die Frage kam hier auch. Ja. Und da gingen so viele Hände nach oben. Ich war zum ersten Mal da und dann dachte ich, Alter, wenn sich so viele Leute melden, kann das nicht schlecht werden. Ja. Und war auch wirklich gut. Und dann war ich in der Kulturbrauerei. Okay. An der Stelle der Grüße Kulturbrauerei. An Johannes. Okay. War ich auch in einem Impro-Theater. Und zwar heißt das Foxy Freestyle. Und das ist so, das war wirklich winzig. Also ich glaube, wir waren zu 10 oder so, sitzt so mit Stühlen und so an Tischen. Ja, so ist das manchmal. Das ist ja einfach nur um so ein Brett so eine rum, Wohnung, was dann eine Bühne ist. Ja. Ne? Hast du dann dein Getränk an der Bar geholt und hast du da gesessen. Mhm. Und da war so cool, so kannte ich das halt von den anderen Impro-Theater nicht. Du hattest halt die Leute, die was vorspielen. Genau. Und es saß einer an einem Keyboard und hat eben dann original dazu, wie bei uns. War so mega cool, fand ich das, weil der hat eben auch improvisiert. Mhm. Das heißt, er hat das auf einer ganz anderen Ebene nochmal dieses Impro-Thema mit reingebracht. Ja. Ja, war sehr, sehr cool. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das war echt unterhaltsam, ne? Und das ging wirklich so Schlag auf Schlag und war wirklich ein schöner Abend, muss ich sagen. Bei uns war so, wir durften mitwirken und zwar hat jeder auf einen Zettel geschrieben, irgendwas, was ihn als Kind, eine Geschichte, die ihn als Kind erschrocken oder gegruselt hat. Ja. Und dann haben die halt einen Zettel gezogen, haben sich durchgelesen, haben die gespielt. Und es war halt dann witzig, wenn du gemerkt hast, Moment mal, das ist doch deine Story gerade, weil die das natürlich interpretiert und improvisiert haben. Ja, wirklich gut. Nee, also ich glaube, Konzepte sind echt ähnlich. Ne? Von daher an der Stelle nochmal Grüße an Alexandra Anati, schöner Name, Christian, Stefan und Martin. Und der Martin war halt der Kollege von Dirk aus. Das waren jetzt deine Begleiter. Nee, das waren die Künstler. Ach, waren die Künstler. Die sechs. Ach so. Ja, cool, cool. Sind die so als Team organisiert? Also als Kombo da, als Band ohne Musik? Nee, waren die einmalig zusammen, so, weil der eine war ja auch aus Wuppertal eingeladen worden. Das, ne? Ist das so eine Community, wo die dann sagen, hey, wir haben hier eine Bühne, sechs Leute? Genau, habe ich das auch verstanden. Okay. Die Künstler sind in irgendwelchen Verbänden oder so eine Community unterwegs und wenn dann so ein Theater sagt, komm, wir haben hier so ein Event, komm doch mal vorbei und so, dann buchen die halt und dann spielen die da. Ja. Na, so habe ich es vernommen. Sehr, sehr cool. Ja. Ja, Impro, kriegt man wirklich. Wir können ja auch Bock mal so ein Impro-Spiel machen. Ja, du, das ist schwierig. Wir sind, irgendwas ist doch mal die Impro-Show. Ja, genau. Ist doch nichts abgesprochen vorher. Ey, das ist wie früher in den Fernsehsendungen gab es doch mal diese Impro-Zeit, ne? Wo dann auch im Fernsehen mit Cordula Stratmann. Ja, und dann, wie heißt der Zwerge, der Abgebrochene? Ralf Schmitz. Ralf Schmitz. Genau. Alles ist improvisiert. Zwinky-Zwonky. Das war, Fernsehen. Fernsehen, ey. Es tut mir so leid. Ja. Beim Fernsehen muss man wirklich einfach sagen, ja, ich schalte ab, dass es möglicherweise nicht echt ist. Dann ist es unterhaltsam. Ja. Haben wir schon oft thematisiert. Ich habe da auch so einige Stories, die ich ab und zu ja mal erzähle zu dem Thema, dass im Fernsehen der Zufall kein Zufall ist. Aber wir wollen da auch nicht die Illusion rauben. Nein. Unterhaltung ist Unterhaltung. Richtig. Und von daher, genau. So, du hältst da schon was Spannendes in der Hand. Genau. Wow, hast du was gewonnen? Nee, wir haben ein Schreiben bekommen. Ja. Kurz vorweg, also uns wurde von einem langjährigen Hörer ein Schreiben zugestellt. Ich will an der Stelle den Namen erstmal noch nicht erwähnen. Mhm. Von wem ist das? Wir können das dann im Nachgang machen. Soll er selber entscheiden, ob wir ihn dann nennen. Okay. Auf jeden Fall vielen Dank, dass er uns das geschickt hat. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass der Umgang mit dem Thema möglicherweise als Kritik verstanden wird und deswegen möchte ich das erstmal jetzt nicht so. Und zwar geht es um ein Schreiben Müssen wir die Nationalhymne vorher spielen? Nee, brauchen wir nicht, wir machen das ganz unbürokratisch ohne. Das Schreiben ist von dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr. Abteilung. Wie ist da die Abkürzung? Die steht hier nicht. Auf jeden Fall ist es die Abteilung Römisch 6, Veteranabzeichen. Ah. Und ich lese mal Schreiben vor und dann kommt ein bisschen mehr Kontext. Mhm. Sehr geehrter Herr, allen aktiven und ehemaligen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr gebührt die Solidarität aller deutscher Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Durch den treuen Dienst für unsere Bundesrepublik Deutschland verdienen Sie hohen Respekt und große Dankbarkeit, welche auch in der Gesellschaft spürbar und sichtbar werden soll. Diese Wertschätzung darf gern noch weiter gesteigert werden. Eine Gesellschaft benötigt Symbole, Namen, Begriffe, Handlungen, um sich an etwas zu erinnern, etwas wertzuschätzen. Daher hat die Bundeswehr begonnen, eine Veteranenkultur zu entwickeln, welche die Verflechtung zwischen Bundeswehr und Gesellschaft weiter verstärken soll. Das Veteranenabzeichen stellt die Werte in den Vordergrund, die uns alle verbinden. Kameradschaft und Pflichterfüllung in treuen Dienst an der Gesellschaft. Ich freue mich, dass Sie ein aktiver Teil dieser gelebten Veteranenkultur sind und diese auch durch das Tragen des Veteranenabzeichens an der Zivilbekleidung zeigen möchten. Ich überreiche Ihnen hiermit das Abzeichen und danke gleichzeitig für Ihren Verdienst für unsere Bundeswehr und die Bundesrepublik Deutschland. Mit freundlichen Grüßen, Oberstarzt. Aha. Robertsarzt, okay. Ja, das Schreiben haben wir bekommen mit einem Foto der benannten Veteranenabzeichens. Mhm. Und da war ich natürlich erstmal baff, weil ich dachte, also wir kennen die Person ja, was hat der getan, dass er so geehrt wird? Ja. Ne? Und im zweiten Blick fiel mir dann auf, ihr Antrag vom 20.05. dachte ich, Antrag? So, und dann bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen. Also erstmal ist jetzt ein, also mein erster Gedanke war gleich, der ist aber nicht von mir gekommen, sondern von dem, was manchmal, wenn es um Bundeswehr geht, auch mit der Bundeswehrwerbung, die gerade läuft, was so der Allgemeingedanke ist, oh, die Bundeswehr fängt an jetzt hier Werbung zu machen, ja. Jetzt geht's bald los, ne? Genau, das ist ja immer so der Tenor der ganzen Geschichte, aber ich werde euch jetzt an meinen Recherchen teilhaben lassen. Aber die Person hatte ja auch nochmal geschickt, wie sie daran gekommen ist, ne? Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Nachfrage war, weil ich habe da natürlich relativ schnell rausgefunden. Dann lass es chronologisch gehen. Man kann das beantragen tatsächlich. Richtig. Der Antrag dafür, kann ich auch vorwegnehmen, ist sehr simpel. Also doof gesagt, Name und das Kreuz an der richtigen Stelle. Und zwar, dass man nicht unehrenhaft aus dem Dienst entlassen wurde und einem der Dienstgrad nicht aberkannt wurde. So mehr Details. Also die prüfen das auch, ja? Ich kann da nicht einfach... Ja, die scheinen das zu prüfen, weil ich habe auch gelesen, dass es Ablehnungen gibt. Sehr, sehr, sehr, sehr, sehr wenig. Aber okay. Ja. Aber kommen wir zur Historie, denn um erstmal den... Es gibt ja einen aktuellen Bezug dazu. Den Schmerz zu nehmen, dass es da einen aktuellen Bezug gibt, den kann ich gleich mal an der Stelle ausräumen. Denn das ist eine Idee von 2013. 13 Jahre schon her. 2013 wurden nämlich 10.000 Abzeichen produziert und der damalige Gedanke war, dass das Veteranen kriegen sollen, also Soldaten, die sich verdient gemacht haben. So, jetzt lag das eine Weile in der Schublade, weil man einfach nicht irgendwie auf den Trichter gekommen ist, wer ist denn jetzt eigentlich, wer könnte denn das Abzeichen kriegen? Es gibt ja auch noch andere Verdienstmedaillen und konkurriert es damit? Muss man die haben, damit man das Veteranenabzeichen? Man wusste es nicht. Okay. Man hat vorsorglich schon mal diese 10.000 Stück wohl produziert, also zumindest sagen das meine Quellen. Übrigens Quelle Internet, ne? Diverse Internetquellen. Ja. Und 2018 hatte man dann gesagt, okay, pass auf, Veteranen sind einfach alle Leute, die mal bei der Bundeswehr waren und wir wollen das als Zeichen der Anerkennung denen geben. Das heißt, der ursprüngliche Gedanke war ja ein ganz anderer. Man hat's auch der Veteranenkult, die Veteranenkultur natürlich, die ist ja in anderen Ländern ganz unterschiedlich ausgeprägt. Also ja. Das tatsächlich von Land zu Land, auch in Europa, England, Frankreich oder auch außerhalb die USA sehen Veteranen in unterschiedlichen Ebenen. Und in Deutschland kam man dann eben zu dem Entschluss, ein Veteran ist eigentlich jeder, der mal bei der Bundeswehr war. Genau. Also der Begriff Veteran, ich musste erstmal drüber nachdenken, was das wirklich ist. Und ich glaube, es geht vielen so. Es gibt ein lateinisches, also es ist ja aus dem Lateinischen und ich glaube, das war irgendwie, war das, dass man da was bekommt nach der militärischen, ich weiß es nicht. Gut, soll auch nicht Gegenstand sein, kann man noch vertiefen, aber was ich eben nach 2018 nach dieser Definition herausstellte, war, dass Deutschland 10 Millionen Veteranen hat. 10 Millionen von 80 Millionen Leute. Das ist jeder achte Deutsche. Wäre ein Veteran. Wäre ein Veteran, weil er mal wehrpflichtig war. Wenn er es beantragt. Also, Veteran, achso, also nach das, Definition den Status wäre, hast du ja sowieso, genau. Okay. Dadurch erinnerte sich dann auch die ganze Geschichte, dass es eben nicht kein Orden mehr war. Das heißt auch, und das steht so im Nebensatz in dem Schreiben, da steht, dass durch das Tragen des Veteranenabzeichens an der zivilen Bekleidung, ja, weil du darfst, das ist kein Orden, deswegen darfst du es nicht an der Uniform tragen. An der Uniform darf man nur Orden tragen. Und es ging jetzt mehr so in die Richtung, dass das ein Abzeichen ist, was Solidarität und Zugehörigkeit ausdrückt, also so als Identifikationssymbol dient. Ne? Und Ende 2025 haben wohl über 100.000 Leute dieses Zeichen dann tatsächlich beantragt. Ui. Das ist, ich glaube, man auf dem Foto hat man es jetzt gar nicht so gesehen, aber es ist nicht mal so groß irgendwie, ist so irgendwie paar Zentimeter groß nur. Ja. Und habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, ich wäre also auch berechtigt, dieses Abzeichen zu beantragen. Und habe mir also überlegt, also ich habe ja keinen Dienst geleistet, so wirklich. Also warum, also ich bin nicht freiwillig hingegangen. Ja, das ist ja ein Grundwehrdienst sozusagen. Ich habe meinen Grundwehrdienst gemacht, weil ich hingehen musste. Ich habe dort eigentlich nur dafür gesorgt, dass die Ausrüstung der Bundeswehr in meiner Abteilung gepflegt und geputzt wird. Hab da auch ein bisschen was mitgenommen, was einem da so halt beigebracht wird. Ich könnte dich jetzt, ohne dass du spürst, bewusstlos kitzeln. Okay. Nein. Ja, was ich sagen will, mir fällt das schwer, diese Anerkennung anzunehmen, weil sie für etwas ist. Das ist so, wie viele stolz darauf sind, dass sie Deutsche sind. Wie soll ich stolz darauf sein? Ich habe es mir ja nicht ausgesucht. Ja, ja, ja. Ich kann dankbar vielleicht dafür sein, aber und bei dem, also mit dem Veteranenabzeichen. Mit anderen Worten, hättest du vielleicht 5 Jahre beim Bund richtig gedient und weiß ich. Hätte ich wirklich was gemacht, weil ich jetzt vielleicht, ich habe einen zivilen Einsatz, also einen Einsatz gehabt, der für die Zivilisten war. Also auch sowas ist ja vorgekommen, dass Bundeswehr im zivilen Bereich unterstützt hat. Aber es war kein Noteinsatz oder so, sondern das war eine Funkstrecke für ein Kegelturnier zwischen Magdeburg und Burg oder so. Ja, aber ist doch toll. Aber diese Leistung mit so einer... Ja, die siehst du jetzt nicht als Grund. Ja, ich glaube, auf den Punkt gebracht ist es wirklich, dass es ein Symbol der Solidarität und Zugehörigkeit ist. Und da muss ich sagen, trifft mich auch nicht ganz. Also ich finde es notwendig, dass es sowas gibt, so eine Truppe. Man hoffte mal, dass man sowas nicht braucht. Ja. Die Qualität sei mal dahingestellt. Ne? Erstmal die Idee ist da, also alles gut. Und aber selbst da ist es nicht so, dass ich jetzt, ich finde es gut, was sie machen. Jeder, der Bock darauf hat, sollte da hingehen. Ja, ich und hoffe, gerade die in der heutigen sind, wenn es ja notwendig anders, ist. War das der Bezug, den du meintest, dass das jetzt Zeitbezug hat? Nee, weil ich habe ja gelesen, dass, ich glaube, unser Bundespräsident, der hat doch jetzt so einen Tag der Veteranen ausgerufen. Ja, das geht alles genau in die Richtung. Genau, ja. Der war doch jetzt neulich, oder kommt der noch? Ich glaube, im Juni, also, Mai oder so. Ich finde es halt so schwierig. Guck mal, wenn Veteran, woran denkst du, wenn du das Wort Veteran hörst? Deswegen. Ich denke da an einen amerikanischen Soldaten, der wahrscheinlich im Rollstuhl sitzt und stimmt, der so ein Kriegsversehrter. Der wirklich, der einen Einsatz geleistet hat, der seine persönliche Sicherheit in den Hintergrund stellt. Wo sein Leben verändert wurde, ja. Ja, aber in dem Zusammenhang, also wie gesagt, deswegen, ich struggle mit dem Thema ein bisschen. Durch Zufall bin ich heute im Gespräch, als ich das kurz anteaserte, bei jemandem, erzählte der mir von der Wehrdiensterinnerungsmedaille in Österreich. In Österreich gibt es eine Wehrdiensterinnerungsmedaille. Krass. Und da muss ich sagen, für mich was völlig anderes eigentlich, weil da bin ich voll dabei. Also ich fand die Zeit, auch wenn ich sie nicht wollte, fand ich gut, weil sie hat mir eine Menge gegeben. Und da würde ich sagen, ja, in Erinnerung, ich habe jetzt 2 Fotos, die mich an diese Zeit erinnern. Eine Wehrdiensterinnerungsmedaille, ja, meine Güte, das ist in Ordnung. Aber mit Veteranabzeichen komme ich irgendwie nicht klar. Und ich grübel jetzt, ob ich sie trotzdem bestellen soll, um sie in die Hand zu halten, oder ob ich damit etwas untermauere, was ich eigentlich so nicht vertreten kann. Also ich kann noch ergänzen, der Nationale Veteranentag in Deutschland wird jedes Jahr am 15. Juni begangen. Dann ist er ja bald. Und seit wann? Seit wann? Ich möchte meinen, dass das April 24. Ja, ich wollte gerade sagen, ist relativ frisch, genau. Genau. Und das ist genau, was du vorgelesen hast, ne? Die 10 Millionen Menschen zu ehren, aber so zu, und zu würdigen. Das fühlt sich ein bisschen so an, als wollen wir jemand sein, der wir nicht sind. Tja. Also ich finde, wie gesagt, ich möchte der Bundeswehr nichts absprechen, ganz im Gegenteil. Aber ich finde auch, eine Bundeswehr muss nicht denselben Charakter haben wie eine US-Armee oder so. Nee, das kann man wahrscheinlich auch gar nicht vergleichen. Ich möchte sie auch nicht sagen, dass sie schlechter ist. Überhaupt nicht, ne? Also ich glaube, also nach meinem Gefühl, und vielleicht liegt es daran, dass eben so eine Sachen wie Veteranentag und so nicht gab, ist die Bundeswehr eine Armee, die im Hintergrund arbeitet. Die machen den Eindruck, dass sie kühlen Kopf haben, dass sie gesetzt sind. Ja. und dass die nicht aus irgendwelchen wilden Rambos besteht, die dann irgendwie mit irgendwelchen Spezialfeiertagen dann in so fast Einzelteilen befeiert werden. Also naja, also ich glaube, die Sache ist ja die, früher zu unserer Zeit, ne? Da gab es den Grundwehrdienst. So, ja. Man musste zur Bundeswehr. Mittlerweile ist es ja freiwillig. Ja. Ne? Wer weiß, ob sich's wieder ändert, wird ja auch gerade diskutiert. Ja. Und vielleicht ist genau das der Grund von diesem Veteranentag, dass man ins Gespräch kommt, dass man das in der Gesellschaft so ein bisschen präsenter macht, alles, was es da gibt. Und deswegen, es gibt ja, habe ich auch gerade noch mal gelesen, rund um diesen Veteranentag gibt es ganz viele Veranstaltungen, wo man sich informieren kann. Hm. Ne? Also, vielleicht ist das diese ganze Kampagne einfach. Ja, ne? Fühle ich, siehst du, und fühle ich gar nicht. Ja. Die Bundeswehrkampagne hier, wo sie halt machen sagen. Ja viel Werbung. Ja. Also die muss ich sagen, die finde ich okay, mhm. Weil die sind genau so dezent, wie sie für meinen Geschmack sein müssten. Mhm. Ich finde es okay, wenn die Bundeswehr sagt, hey, irgendjemand, also wir profitieren hier in diesem Land von sehr vielen Dingen, ja. Viel auch von Sicherheit, und irgendjemand muss sich darum kümmern. Völlig d'accord. Also bin ich völlig der Meinung. Und vor allen Dingen, heutzutage kann man offenbar entscheiden, ob man Teil davon sein möchte oder nicht. Finde ich auch in Ordnung. Keiner wird gezwungen, hoffentlich. Ja. Ja, genau. Also von daher, also als ich das, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Thema, als es aufkam, durch das Schreiben, was uns geschickt wurde, dachte ich erst so, aber ich finde, glaube ich, ganz gut, da mal tiefer gegraben zu haben. Dass man sich mal damit beschäftigt. Und dann kann man ja auch sein Urteil bilden, so wie du es gemacht hast. Und ich, wie gesagt, wenn ich das, dieses Abzeichen bestellen sollte, einfach so, um es in den Händen zu halten und zu sehen, dann sage ich euch Bescheid. Ich glaube ganz ehrlich auch, ich nehme es niemandem weg, wenn ich es bestellen würde, weil ich, wie gesagt, da nicht diese Wertigkeit drin sehe. Hast du mal bei eBay geguckt? ja. Ja, fiel mir gerade so ein, ja, ist ja gar nicht abwegig. Wahrscheinlich. Können wir gerne mal im Nachgang machen. Wahrscheinlich lohnt es sich zu schauen. Und das fände ich schon echt ehrenlos. Dann also zumindest genau, jetzt nach so absurdum. Kurzer Zeit. Also wenn man das in, nehmen wir an, lass das Ding jetzt vielleicht 2 Jahre, 3 Jahre oder 5 Jahre laufen, interessiert keinen mehr, und in 20 Jahren, dann erzählt das Ding eine Geschichte. Aber jetzt wäre schon ehrenlos, das Ding zu holen und absolut. Dann bei, ja. Ja, aber trotzdem ein super Tipp von unserem Informanten sozusagen. Ja, genau. Wir werden ihn, wir werden mal anhauen, ob er namentlich genannt werden will. Mhm. Haben wir festgestellt, nicht jeder möchte hier namentlich genannt werden, oder hat dein Sponsor sich schon Nein, das ist ja ein anonymer Sponsor. Oh ja, okay. Gut, wir haben aktuell einen anonymen Tippgeber für diese, er hat es für uns ausprobiert und finde ich super. Also, war ein guter Hinweis gewesen, ist auf jeden Fall sehr interessant und wir haben jetzt ja auch ein paar Minuten drüber geplauscht. So ist es. Genau. Und jeder kann sich seine Meinung zu machen. Und ich habe noch eine Frage, die sich für mich daraus ergeben hat, mit Bezug zu zur vorletzten Sendung, zur 190. Ausgabe, war, da hatten wir das Thema Lasertag. Ja. Und da hatte ich ja so ein bisschen die Frage im Kopf, ist das eine Verherrlichung? Und jetzt frage ich mich auch, ist dieses Veteranabzeichen möglicherweise auch eine Verherrlichung? Also wie seht ihr das? Ich habe meinen Senf dazu abgegeben. Als Verherrlichung empfinde ich das nicht. Aber ja, würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Genau. Eigentlich hätte ich auch gerne Marc hier sitzen gehabt, weil als ehemaliger Westberliner hat der ja zur Bundeswehr auch einen ganz anderen Bezug. Ja. Westberlin war ja Fluchtland oder Fluchtort für Leute, die da keinen Bock drauf hatten, und hätte mich mal seine Meinung interessiert. Kann man ja nachholen. Aber er kann ja in der Funktion des Zuhörers vielleicht einfach anonym sein Feedback geben. Stimmt, könnte er machen. Einfach bei Spotify kommentieren. Marc, du reagierst ja nicht mehr auf unsere Anrufe. Nein. Nein, wir haben mit Marc vor der Sendung Kontakt gehabt. Alles gut. Alles gut. Haben wir. Ja. Wir werden ein Foto mit einer, wo er eine Zeitung in der Hand hält, veröffentlichen auf unserem Insta-Kanal, damit ihr seht, er ist in Ordnung. Wir werden alles in Ordnung. Genau, ein Foto von seinem abgeschnittenen Finger. Natürlich nicht. War nur Spaß. Wir verschicken Marc seine abgeschnittenen Körperteile an Zuhörer. Nein. Stefan, ey, lass uns aufhören. Wo führt das jetzt hin? Ich glaube, wir sollten Musik machen, oder? Ja, sehr, sehr gerne. Passt das von der Zeit? Ich glaube, das passt. Ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal eine Pause, wir müssen uns zu sammeln. Erstmal, genau. Genau. Deswegen an dieser Stelle jetzt schon mal im Voraus vielen Dank an Zeta. Der hat wieder ein, oder ich habe mich wieder an seiner Musikbibliothek bedient. Ergötzt. Und zwar habe ich mich heute entschieden, dass der Song Rosenbaum, ich kann euch leider nicht erzählen, warum der so heißt. Vielleicht darf ich auch gar nicht sagen, dass er so heißt, aber ich habe ihn nicht erreicht. Er ghostet mich. Okay. Na gut, ich habe heute das erstmal versucht, ihn anzuschreiben. Okay. Wieder. Vielleicht solltest du dich besser vorbereiten, ein paar vielleicht Tage vorher mal. Vielleicht hat er einfach längere Reaktionszeiten. Aber wir haben das durchgesprochen. Ich hatte ihm nämlich schon mein Feedback gegeben, dass ich diesen Song, so wie den aus der vorletzten Sendung, gar nicht so schlecht finde. Und ja, deswegen würde ich sagen. Eigentlich ist es auch falsch zu sagen, der ist gar nicht so schlecht. Wir sollten es andersrum formulieren. Das hatte ich heute auch schon das Thema. Wir sind Berliner. Wenn etwas nicht schlecht ist, dann ist es sehr gut. Richtig. Geil. Ja. So, also jetzt ein richtig geiler Song von unserem Freund und Kupferstecher Zeta. Dreht die Lautstärke auf, Leute. Ja. Singt mit. Und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Für die Ohren. Und Stefan, du Lügner, ey, deine Nase ist gerade gewachsen. Wir haben doch gerade Ich will keine, okay, ich möchte keine Insights verraten. Natürlich haben wir ihn gerade gehört und der. Wir sind ja noch nicht beim Fernsehen. Stimmt. Na? Stefan hat doch die ganze Zeit mitgeschunkelt. Ja, richtig. Wir Musikantenstadel. Ja. Welches Instrument hat dir in dem Song am besten gefallen? Ich weiß gar nicht, wie die Flöte. Das ja. Die Trom. Die Trompete. Nö, nö. So. Nee, komm, dann mach mal einen sinnvollen Beitrag. Einen sinnvollen Beitrag? Ja, wir bleiben beim Thema Musik. Ah ja, okay, sehr gut. Vielleicht hast du es ja gestern gesehen in meinem WhatsApp-Status, die Frage. Ja, ach. Da, guck mal, gerade in der Pause haben wir überlegt, worüber reden wir gleich noch. Ja. Wir haben noch eine zweite Umfrage, will ich dich jetzt nur schon mal dran erinnern. Okay. Ist ein Schließthema. Ja. Gut, richtig. Wunderbar. Wir machen erstmal, ja, die Umfrage habe ich gesehen und ich habe sie, glaube ich, mit Nein beantwortet. Genau, wie die meisten von euch. Ich habe nur eine Person gehabt, die gesagt hat, ja, ich hatte gegoogelt und dann habe ich das Video wiedererkannt. Und was die Umfrage war, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nein, das erfahrt ihr jetzt, nämlich, ich war unterwegs. Ich war mit einem ehemaligen Kollegen aus Mazzaro unterwegs. Der war nämlich mal in Berlin, weil seine Mädels, also seine Frau und die Tochter sozusagen, die waren auf einem Konzert im Privatclub. Der ist in der Skalitzer Straße und da haben wir sie abgeholt beziehungsweise hingefahren und dann wieder abgeholt. Und ja. Das war schon ein cooles Erlebnis für die beiden. Und ehrlich gesagt kannte ich die Künstlerin auch nicht. Es handelt sich nämlich um Sandra Hesch. Hesch mit E oder mit A? Mit E. Sonst hätte Hesch gesagt, oder? Hesch. Sandra Hesch. Eigentlich ein geiles Wort für sie. Sie würde einfach diese Raute dann in so Sandra und hinten eine Raute ran. Ach, Hashtag. Sandra Hashtag. Ja. Ja, wäre auch nicht schlecht, ne? Also Dieses, du sagtest Privatkonzert? Nee, ist ein sehr kleiner Club. Ich dachte immer, die reden von einem Privatkonzert, aber der Ort, das nennt sich Privatclub. Ja, der Club heißt so. Der Club heißt Privatclub, so. Genau. Okay. Ne? Und das ist eine Sängerin und Songwriterin aus Österreich, Christy Hornt, wohnt in Wien. Ach schön. 25 Jahre jung. Ach, die Madame wohnt in Wien. Und bekannt auch aus Social Media, TikTok. Stefan, deine Welt, das hat nichts mehr zu Welt. Tun. Nee, ich kannte sie nicht, aber ich habe mir mal bei Spotify so die Playlist von ihr angehört und da sind ein paar gute Sachen bei. Also das wirkt so, ja, wie wirkt es eigentlich? Warum ist man ein Fan von der? Vielleicht, weil man sie toll findet. Und jetzt haben wir mal einen Original-Einspieler. Weil sie einen zwingt. Weil ich habe natürlich die beiden gefragt und zwar, jetzt muss ich nochmal überlegen, kann ich das hier so spielen? Warte. Ist das mit unseren Anwälten geklärt? Ja. Ich habe keinen Bock, von einer Frau namens Hash verklagt zu werden. Nein, wirst du nicht. Die freut sich über. Aber wie man darf. Stimmen. Okay, also dann wollen wir es natürlich fördern, auf jeden Fall. Genau. Ich habe die beiden nämlich gefragt. Wie die beiden? Sie? Ne, nicht die Sängerin, sondern die Frau von meinem Kumpel. Ach so, und die hat dir einfach die Erlaubnis gegeben. Genau, die habe ich gefragt, warum muss man Fan von der sein? Und die Ach Antwort. So, ich dachte, wir spielen jetzt Musik. Nein, die Antwort kommt jetzt live eingespielt. Hallo Stefan. Ja, natürlich können wir dir gerne unsere Meinung zu Sandra Hash sagen, weil wir sitzen hier nämlich gerade am Abendbrotstisch, beziehungsweise wir sind gerade fertig. Rosi? Also wenn du wissen möchtest, warum wir so ein Fan von ihr sind, dann möchte ich dir mal meine Meinung dazu sagen, weil sie sagt einfach gerade raus, was sie denkt und steht nicht einfach so da und fragt sich, was denken die anderen von mir, sondern sagt das, was sie sagen möchte und das steckt sie auch in ihre Liedtexte rein. Und ich finde sie total authentisch. Ich finde sie auf der Bühne und auch mit dem, was sie in Social Media so von sich gibt, finde ich sie super authentisch und echt und ihrem Publikum so nah, auch mit den Texten, dass ich einfach gut finde, was sie macht. Und vor allem, sie ist nicht, wenn sie da rausgeht vor den anderen Menschen, ist sie nicht jemand anderes, sondern sie ist genau der glückliche Mensch, den sie auch auf der Bühne hergibt. Ja, also sie ist authentisch, genau. Ich hoffe, du kannst mit unseren Aussagen was anfangen. Und ja, wir sind auf jeden Fall Fans. Ich hoffe, du hast mal reingehört in die Musik. Spricht wahrscheinlich eher die Mädels unter uns an. Aber ich glaube, so gute Stimmungsmusik ist vielleicht dann auch was für das männliche Geschlecht. So, genau. Stefan, und dann wünschen wir dir einen schönen Abend und eine schöne Restwoche. Genau. Bis dann. Tschüssi. Ja, super. Also jetzt habe ich für du wurdest angesprochen, ich habe reagiert. Ja. Nee, danke erstmal für das für diese Information. Und jetzt Jessie und Punkt. Rosi. Danke Jessie und Rosi. Das ist jetzt genau die Stelle, an der ich mir mit meinem Stift eine Notiz mache, weil das stimmt wirklich. Ich werde mir das mal anhören, weil wir dürfen es ja nicht einspielen oder ja. Wir spielen es jetzt lieber nicht ein. Ja. Es sei denn wir können es ja schon mal Wir können ja schon mal so sagen, wenn Sandra Hash Lust hat als Pausenmusik. ja, dann soll sie uns Bescheid geben. Wichtig ist nur, sie darf keine GEMA-pflichtige Musik haben, dann ist sie da raus. Aber ansonsten, genau, YouTube, Spotify wird wahrscheinlich irgendwas ausspucken. Hör ich mal rein. Genau. Und ja, ich habe halt auch Videos gesehen, wo die kleine Rosi mit der Künstlerin quasi auf der Bühne gesungen hat. Ist das so nahbar? Ja. Das Setting da? Ja. Okay. Und das war schon cool. Ich war echt begeistert. War hin und weg. Ich glaube, das ist wirklich eine Chance für Musiker, sowas auch zum Erlebnis zu machen. Ja. Ich kenne das von Haudegen. Also ich habe es persönlich nicht erlebt, aber viel gesehen. Okay. Das sind zwei tätowierte Fleischberge. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch zusammen auftreten. Aber auf jeden Fall, was die gemacht haben, ist auch so wie Wohnzimmerkonzerte, wirklich so um wirklich mini das wie Publikum. Mit den Impro-Theatern, ne? Und hat so kleinere genau, also Clubs, das hat, so das, hat das hat voll seine Wirkung, definitiv. Ja. Und was gelegentlich auch Musiker machen, ich habe es neulich von Bosshorst tatsächlich gesehen, auch nicht live, die gehen an irgendeinen öffentlichen Ort, in dem Fall waren sie am Alexanderplatz, haben sich dahingestellt und haben einfach straßenmusikermäßig was gespielt, ne? Auch cool. Und genauso habe ich es hier von Haudegen gesehen, die dann irgendwo in Marzahn, weil das ihre Hut ist, sich dann irgendeinen S-Bahn-Tunnel setzen mit der Gitarre Und dann kommen irgendwie so 10, 15 Leute, die davon Wind kriegen und setzen sich da einfach hin und hören zu, wie der auf seiner Gitarre da spielt. Ja. Krass. Man sieht ja auch öfter, wenn man irgendwie S- oder U-Bahnhöfe verlässt, dass da auch irgendwelche Künstler sind, die gerade irgendwelche Musikvideos aufnehmen. Das habe ich auch schon ganz oft erlebt. Ja, Berlin ist halt eine Location. Gute Kulisse, ja. Also auf jeden Fall Sandra Hesch, ein absoluter Tipp. Und ja, also auch als männliches Geschlecht, finde ich, kann man sich das anhören. Und das hat für mich so Tagebuch-Vibe, ne? Also weil... Sie singt in Deutsch, nehme ich an. Sie singt gemischt, oder? Warte mal. Durcheinander. Nee, ich glaube, also Deutsch ist der überwiegende Teil. Ich kann jetzt gar nicht sagen, waren da englische Songs mit bei? Nee, eigentlich waren die meisten Deutsch. Die waren Deutsch, ja. Du hast offenbar den Song, egal in welcher Sprache er war, einfach verstanden. Richtig. Und nicht angehört. Nee, aber müsste Deutsch das meiste gewesen sein, genau, ja. Oder müsste ich jetzt lügen. Genau, also. Wie ist das, du sagst ja Singer-Songwriter, das heißt wahrscheinlich Schlagzeug, Akustikgitarre. Na, ich hatte überlegt, genau, das von der Stimme ist das so wie. Mir fallen jetzt die Künstler nicht so direkt ein, aber es gibt ja aktuell mehrere deutsche Künstler, so junge Mädels, die halt ihre Musik machen und zum Verwechseln ähnlich, finde ich, von der Stimme teilweise. So ging es mir zumindest. Okay. Ja. Aber absolute Empfehlung und ja, schade, dass so wenig Leute sie bis jetzt kennen, zumindest von denen, die ich gefragt habe. Und es soll sich natürlich ändern, ne? Das macht Sinn. Der Voreact war übrigens Luana. Vielleicht kennst du die? Ist die das hier? Ja. Und das klingt ja... Okay, das klingt aber sehr poppig. Ja, das ist auch. Also sie hat ein paar langsame Songs, aber viele auch richtig rhythmisch und schnell und die sich auch gut mitsingen lassen. Na? Ja, okay. Müssen wir jetzt GEMA-Gebühren mitzahlen? Nee, müssen wir nicht. Mein Handy, ich krieg's nicht ausgeschaltet. Ist Absicht. Genau. So. Genau. Guck mal, habe ich noch irgendwas Spannendes über sie? Ja, spannend ist auch. Du hast offenbar sie hat an dich meinem informiert über sie. Geburtstag. Oh, ja. Das heißt, sie ist eine Jungfrau. Genau, 17.09. Das passt. Aber sie ist ein bisschen jünger natürlich als ich. Alter sagt. So, jetzt hat euch Stefan automatisch dazu verdonnert, ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Und wehe, ihr macht das nicht. Ich merke mir das. 15 Tage vorher könnt ihr mir gratulieren. Siehst du, da hast du übrigens auch Marc liegt an, ne? Also das kann vielleicht schon mal, wenn wir ganz kurz den Ausflug in die Geburtstage machen. Marc, ich will das Datum nicht verraten, aber hui, das wird nah. Es wird vorbei sehr sein. Nah zwischen Aufzeichnungstermin und Veröffentlichungstermin. Also wenn ihr ihm gratulieren wollt. Nee, ist ja eh auf Arbeit, schaffen wir nicht. Schickt uns eure Gratulationswünsche, wir werden sie weiterleiten. Ja. Und wie gesagt, also wenn ihr das von Jesse und von Rosi cool fandet, eben den Einspieler, schickt uns auch gerne was. Wir spielen das gerne hier. Mit eurer Erlaubnis natürlich. Ja. Na? Wenn ihr was Schönes erlebt habt, aber Sandra Hesch, absoluter Tipp und kann man sich absolut anhören. Deswegen vielen Dank, dass wir die Chance genutzt haben. Guck mal, das ist doch auch ein Tipp. Wir müssen ja nicht mal Filmtipps haben oder Serientipps. Musiktipps gibt's auch, ist ja auch eine schöne Kategorie. Und du hast auch noch ein cooles Musikevent gehabt, worüber du reden wolltest. Wo Deutschland so total semi-erfolgreich war. Wir hatten den Eurovision Song Contest. Ja. Mir ist nur aufgefallen, wir haben ihn nicht ausgewertet. Der war ja nun zwischenzeitlich gewesen. Wir wollten den Mantel des Schweigens drüber hüllen. Warum? Ach, wegen der Blamage. Also wir haben ja auch einen Tipp abgegeben vorneweg. Ja. Ich habe das nochmal nachgehört. Ich glaube, 190. Folge war das gewesen mit den Tipps. Du sagtest ich sagte Platz 21. Du sagtest Platz 23. Okay. Und was ist geworden? Letzter. Na, welche Nummer? Ich will nur wissen, ob du näher dran bist. Ach so, nee. Wann ich wollte wissen, wie nah du dran bist. 23 oder 24? Ich habe auch 24 so im Hinterkopf. Ja, kann sein. Nee, egal, auf jeden Fall warst du näher dran. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall waren wir beide nicht so falsch. Nicht unerwartet, ja. Ja. Ist es denn ihr Verschulden? Ich weiß es nicht. Also, reden wir doch mal so. Warum hat der Siegersong gewonnen? Also, ich fand den Siegersong gut. Ich auch, ja. Tolle Künstlerin. Der war flippig. Ja. Also mega Show, also Performance stimmte. Ja. Achso, und wenn wir den noch gar nicht ausgewertet haben, den ESC, dann kann ich noch mal kurz meinen Eindruck schildern. Also ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, von allen Acts geflasht. Von der Kulisse, von der Performance. Ja, das ist ja immer geil, ja. Also genau. Das ist wirklich, also da muss ich sagen, ich habe das Event in den letzten Jahren ja gar nicht geguckt. Und jetzt halt mit viel Abstand und ich muss schon sagen, was die da als Show abliefern, Das ist auf jeden Fall sehenswert. Ja, das ist ein Welthighlight. Das wird in so vielen Ländern übertragen. Da geht weißt ordentlich die, Kohle weißt rein. Weißt du die Zuschauerzahlen? Die waren sehr gut in Deutschland. Ich kann ja nicht genau die Quote. So generell weltweit, das sind doch Millionen. Ach so, ja, natürlich. Und du hast ja nicht nur die Live-Sendung, du hast ja auch, die ganzen Videos sind bei YouTube zu sehen, da hast du wieder Leute, die das gucken. Ja. Also auch die Nachbetrachtung, ne? Ja. Und ich finde, ja, zum deutschen Act, Sarah Engels, ich glaube, das ist einfach ein generelles Problem, weil ich frage mich halt, warum singen wir immer in Englisch? Andere Länder machen es ja auch in ihrer Sprache. Na ja, auch nicht alle, ne? Ja, aber man kann es doch mal probieren. Ich bin schon voll bei dir, weil ich fände, und das, da war nämlich eine so eine Band, die war so folkloremäßig unterwegs, so Frauen, so eine Frauenkombo. Und da dachte ich erst so, weil es wurde ja schon so angekündigt, die singen in ihrer Sprache, das ist sehr an denen ihre Tradition geheftet und so. Und da dachte ich schon, oh Gott, ey, das wird so völlig an meinem Musikgeschmack vorbeigehen. Ja. Weil man versteht es ja dann auch immer nicht, also nicht nur wegen der Sprache, sondern weil man diese Klänge, da ist man nicht vertraut, man hat ein anderes Leben, ne? Aber da muss ich sagen, ich fand's richtig gut. Ja. Ich fand's richtig gut und dann noch im Hinterkopf zu haben, das ist ein internationaler Contest und jeder macht da, bringt da ein Stück seiner Kultur ein. Volltreffer. Also. Ja, und ich glaube, ein Problem ist auch, gut, den Song für Deutschland, den dürfen ja wir Deutsche in Deutschland nicht wählen, ne? Aber wir hören ihn halt schon Monate vorher ständig im Radio. Ich habe ihn zum ersten Mal gehört, also. Naja, ich habe ihn ab und zu schon mal gehört und vielleicht ist das auch ein falsches Konzept. Also warum ist das so? Also ich habe ihn, wie gesagt, das erste Mal gehört bei dem Wettbewerb und der hat mich jetzt wahrscheinlich nicht. Es ist ein normaler Popsong, der auch im Radio gespielt werden kann. Ich muss auch sagen, was mich so ein bisschen wundert, also wirklich keine Kritik, die machen alle eine gute Arbeit, aber die Musik, die da so läuft, jetzt aus verschiedenen Ländern tatsächlich auch, ist irgendwie nicht so radiotauglich. Also irgendwie, also das sind spezielle Songs, ja. Man hat immer das Gefühl, das ist so ein, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil wir die Arbeit auch nicht minder schätzen oder so, aber es klingt immer nicht so fertig irgendwie. Also da fehlt so dieser Schliff von so einem Popsong, den du irgendwie im Radio hörst. Oder von der Musikrichtung egal, ne? Ja. Das ist immer so. Also ich finde das Projekt gut. Ich finde gut, dass ich weiß nicht, wie viel Zeit die haben, diesen Song zu produzieren, ob der schon Jahre vorher produziert wird oder das irgendwas. Das weiß ich auch nicht. Also ich finde das schon. Es ist eine super Show, kannst du wirklich sagen. Ja, also klar, der Unterhaltungswert ist gut, ne? Und das ist ja genauso wie GZSZ. Alle Freunde sagen immer, nee, wir gucken den nicht. Und am Ende gucken sie ihn doch. Och. Ich stehe auch dazu. Also, dass in dem Umfeld, wo ich unterwegs bin, da ist es schon so, dass man da offen mit umgeht. Ja, aber ich habe auch gegenteilige Vertrauen Meinungen. Zu tun. Ja. Ja, aber ich habe es ja auch nicht gesehen. Ich habe es jetzt auch nur von Freunden gehört. Na klar, logisch, von mir, genau. Genau. Ja, weiß ich nicht. Aber was mich auch immer wundert, wenn dann die klar, das eine sind die Zuschauerbewertungen, ne, die manchmal überraschend schlecht sind. Und was noch überraschender ist, wenn dann die internationale Jury, die Musikexperten, das bewerten und dann null Punkte geben. Finde ich dann auch immer sehr merkwürdig, aber gut, Musik ist halt auch viel Subjektivität drin, ne? Also muss ich sagen, so als Zuschauer war mir die Wertung ehrlich gesagt wurscht, also ich habe eher die Show angeguckt. Ich finde es immer einen spannenden Teil. Genau, würde ich gerade sagen, das ist so, irgendwie ist das so dann dieser Nachschlag, ne, diese Bewertung, da fiebert man schon ein bisschen mit, da ist man gespannt und so, also die machen da schon viel richtig vom Konzept her, ne, und ja, ich habe, als ich Griechenland gesehen habe, dachte ich so, wir werden schon mal nicht Letzter, aber die Griechen, die haben uns dann ja tatsächlich noch weit überholt. Wer war denn die Briten, ne? Die letzten, ja, mit einem deutschen Song. Ja, ja. Auch mal, siehst du, die haben sich auch was getraut. Aber wie gesagt, ich könnte jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass da Sachen bei waren, die wirklich schlecht waren. Mich hat jetzt so dieser Song mit der Mutter da nicht so abgeholt. Naja. Und plötzlich so die Mutter auf der Bühne steht, das war mir ein bisschen zu theatralisch. Ja. Aber den Gewinnersong, ich habe den gehört, habe die Show gesehen. Finde ich mega, auch mega. Die Sängerin, die Künstlerin ist cool und richtig das Team. Gut. Ich habe die Interviews gesehen und die geht ja auch viral bei Instagram. Also was ich da an Videos von ihr gesehen habe, das ist echt cool und die Musik haut halt rein, finde ich. Aber was wirklich, wirklich richtig, richtig, richtig schlecht war und es tut mir leid und aber da habe ich leider keine anderen Worte für, es war wirklich schlecht, war die Rundum-Show. Das Ganze begleitet hat im deutschen Fernsehen. Die Vor- und Aftershow-Party. Ja, das war für mich, das Barbara war so. Schöneberger. Das war so voll, das, die Silvester-Gala auf RTL. Also. Mit Oliver Geist. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich prüfe mir das gar nicht an. Also das ist wirklich, nee. Die Moderatoren, die das jetzt, das war ja dieses Jahr in welchem Land? Österreich? Österreich, ja. Ja. Die Moderatoren, die das da vor Ort moderiert haben, da waren auch so Meinungen so unterschiedlich, aber muss ich sagen, top. Das hat auch, ich finde immer, die Moderation, die hat so eine Tonalität, das ist so auf Gala. Neutralmäßig. Hat so ein bisschen, aber auch irgendwie so einen unterschwelligen Humor. Ja, ein bisschen Ironie. Ne? Also ich finde das, also für mich trifft das so voll, also das trifft so voll bei mir, wie ich mir vorstelle, dass das sein müsste. Wie findest du den deutschen Kommentator? Der ist ja nicht mehr Peter Urban, ist ja nicht mehr. Stimmt, leider. Ich habe seine Stimme sofort im Ohr. Also der ist noch, aber kommentiert der, hat der nicht mehr? Hat der das nicht auch immer gemacht? Nee, der macht das erst seit ein paar Jahren. Achso, seit ein paar Jahren aber. Ja. Weil die Stimme, also ich habe es wie gesagt jetzt lange nicht gesehen, aber macht der was anderes noch? Die Stimme kam mir fast. Der ist von RTL. Macht Sportevents? Nee, ich glaube, der hatte mal, das war mal so ein, müsste ich jetzt lügen, aber es ist, glaube ich, mal einer von Stern TV gewesen, so ein Reporter. Ja, die Stimme kam mir so bekannt vor. Und der ist auch bei diesen Shows, Samstagabendshows bei RTL. Meine ich doch. Ja. Irgendwie so, wo er eigentlich das aus beobachtet. Richtig. Nee, fand ich super. Also, hat für mich auch wie die Faust aufs Auge auch viel gepasst. Ironie mit reingepackt, Ja, aber man muss sagen, es gibt immer so Leute, die dann anfangen, sich selber so ein bisschen da hervorzuheben. Und ich finde, er macht das super gut. Also er macht genau das, was man von einem Kommentator erwartet. Ja. Seine Person spielt da keine Rolle. Er hat trotzdem Kommentatorenmeinung und fand ich super. Also kann ich auch nichts Schlechtes zu sagen. War in Ordnung. Richtig gut. Ja. Also weitaus besser als diese Show davor und danach. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es liegt nicht an Barbara Schöneberger. Nö, das ist eigentlich eine coole Entertainerin. Und wobei, habe ich auch so meine Sorgen mit, aber das für mich ist das, haut das ganze Konzept da nicht hin. Ja, aber da reden wir ja jedes Jahr drüber und so richtig. Es wirkt alles leider nicht wertig genug. Wir gucken mal, ob es im nächsten Jahr irgendwie anders wird, ob sich vielleicht das was ändert, ob jetzt nochmal ein vielleicht braucht's das auch gar nicht. Künstler durchstartet. Für mich ist immer, weißt du, so, was mir so aus der Fernsehzeit hängen geblieben ist, Sendezeit füllen. Und genauso fühlt sich das an. Ja, und da braucht man ja nicht viel tun in Deutschland, weil das kommt ja vom Internationalen. Man muss nur Geld geben dafür. Nee, Sendezeit füllen mit der Vor- und Aftershow. Ich meine, das würde komplett ohne funktionieren. Einfach nur quatschen. Deutschen Kommentator, ne, das hat doch völlig ausgereicht. Also die Show vor. Ich habe mich nämlich gewundert, weil ich nicht so im Thema war, fragte ich, wann läuft denn das? Ja, um 21 Uhr. Und dann sehe ich, dass es um 20 Uhr schon losgeht und denke, was ist das für eine Information gewesen? Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, okay, das ist das Warm-up. Das Warm-up quasi. Ja. Aber jetzt weiß es. Und nächstes Jahr, René, gerne Eurovision Party bei dir? Das hättest du gern. Habe ich auch schon erlebt. Alles schon erlebt? Nee, in meinem beruflichen Umfeld findet sowas tatsächlich statt. Naja, siehst du? Und ja, bietet sich an. Also ist wirklich, ist ein lohnenswertes Event. Schreib also, dir das auch. Ich glaube, nee, das schreibe ich mir jetzt nicht, aber das kann ich mir tatsächlich merken. Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir nächstes Jahr diese Veranstaltung wieder angucken werde. Da können wir ja live einen Podcast machen, während des Eurovision Song Contest. Genau. Dann hört ihr bei uns mit alle starken Songs. Verzögerung eine Woche später alle Songs. Genau. Dann senden wir aus dem Gefängnis, ja. Ja. Okay, das soll es auch gewesen sein für den Eurovision Song Contest. Genau. Wir greifen nächstes Jahr wieder an. Genau. Gut, dann eine Frage würde ich trotzdem noch on air kurz stellen. Ja. Ich habe hier noch eine Notiz auf dem Zettel. Miral? Ja. Würde ich jetzt einfach mal so on air sagen, würden wir nochmal gerne eine Sendung machen. Ja, Grüße an Miral aus dem. Welche Folge war es? Handelshotel. 189, 188. Vier oder fünf Folgen zurück. Hoch hinaus oder so ist die Folge. Ganz weit oben. In loftiger Höhe oder so, ne? Dann hieß, wenn der Titel so nicht war, da haben wir es falsch gemacht. Wieso? In loftiger Höhe. Ich glaube, ja. Ja? Ich gucke mal kurz. Aber genau, also hätte ich tatsächlich nochmal Bock drauf. Wir haben ja, während Stefan guckt, kurz für die lange zugehört haben, die schon lange mit dabei sind und jetzt den Witzbattle erwarten, den gibt es, wie gesagt, erstmal vorläufig nicht mehr. Mhm. Wir brauchen einfach eine Pause. Wir haben jetzt in 100 Folgen, glaube ich, immer jeder drei, vier Witze erzählt. Ja. Und ich Marc kann, hat ja immer nur dieselben Anzeigen. Ich kann schon gar nicht mehr lachen, ich bin so abgestumpft. Richtig, richtig. Ja. Mir ist das Lachen richtig vergangen. Übersättigt, ja. Es war übrigens Folge 189, loftige Aussichten. Loftige Aussichten, aber in loftiger Höhe wäre auch gut gewesen. Ja, ne? Das ist aber mal so ein Akt, im Nachgang einen Titel zu finden. Ja, manchmal hat man die geniale Idee. Ich habe schon heute nicht aufgepasst. Ja. Naja, aber wir finden auch für die heutige Folge einen coolen Titel, finde ich. Na? Hast du schon einen? Nee. Ach so, gut. Genau, noch, nee. Zwei kurze Berlin-Themen droppen. Ach so, ja, bevor bitte wir nochmal zu einem größeren Thema kommen, ne? Das passt ja von der Zeit, hoffe ich. Was? Wir haben noch eine Minute. Was? Echt? Dann müssen dieses Schlüsselthema. Ja. Unser Schlüsselthema. Kommen wir auch nächste Woche. Lass uns das Schlüsselthema gern verschieben. Ja. An der Stelle, dann können wir das jetzt mal schon als Chance nutzen und euch auch noch dazu aufrufen. Schickt uns mal irgendwie eine Info, auf welchem Weg auch immer, ob ihr, wie viel Schlüssel ihr für euren privaten Zugang zur Wohnung benutzt. Genau. Also habt. Also nicht jetzt, ob ihr ein Set von 5 Schlüsseln bekommen habt, damit jeder in der Familie einen hat, sondern wie viel Schlüssel habt ihr? Also habt ihr einen Schlüssel für die Wohnungstür, einen Schlüssel für die Haustür, einen Schlüssel für die Mülltonne, einen Schlüssel für den Keller. Also das ist als Set gemeint. Genau. Wie viel Schlüssel umfasst euer Schlüsselbund? Genau. Um nach Hause zu oder um zu Hause die grundlegendsten Dinge zu schaffen. Ja. Ja. Da freuen wir uns drauf, weil da werden wir beim nächsten Mal ausführlicher reden. Da gibt es nämlich einen Hintergrund und eine Geschichte zu. Stefan hat den Schlüssel verloren. Ich suche ihn immer noch, verdammt. Oh, du hast die Zähne ausgeschlagen. Ja, siehst du. So. Karma schlägt gleich zurück. Dann, platziere deine 2 Berlin-Themen. Ich habe noch einen Spruch und dann sind wir durch. Es ist endlich soweit, René. Am 15. Juni, also am Tag der Veteranen. Oh, das war der Alarm. Oh, okay, das war's für heute. Schön, dass ihr wieder mit dabei war. Nein. Am 15. Juni ist es endlich soweit. Da fährt endlich die neue S-Bahn. Jetzt wirklich. Welche neue denn? Was sagst du? Die S15. Die S15. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Die verbindet Gesundbrunnen mit Hauptbahnhof. Zum Hauptbahnhof, richtig. Ah ja, okay. Ne? Da gibt es einen temporären Bahnsteig. Juhu, ich kann endlich mal nach Gesundbrunnen fahren. Ja, auch vom Hauptbahnhof, genau. Ne? Gibt einen temporären Bahnsteig, deswegen dürfen nur Kurzzüge dort fahren im 10-Minuten-Takt. Mhm. Und das sorgt für eine bessere Anbindung des Nordens an den Hauptbahnhof. Ne? Entlastet natürlich auch den Bahnhof Friedrichstraße. Der ist eine Katastrophe. Also auf der U-Bahn ist das eine Katastrophe. Na, da ist eher die S-Bahn gemeint. Ah ja, okay, weil bis zum, also diese U-Bahn-Treppe zur U6 runter, da kannst du nur im Gänsemarsch in eine Richtung laufen. Also, wenn da gerade eine Bahn kommt, ne, ist schlimm. Voll Katastrophe. Ja. Der Weiterbau ist bis Ende 30er Jahre geplant. 30er. Nämlich 1930? Bis zum Potsdamer Platz geht's dann. Und das bedeutet natürlich nach Süden dann? Jahrelange Baustellen auch wieder am Brandenburger Tor. Da bin ich mal gespannt. Und der letzte Bauabschnitt Richtung Südkreuz, also an den Süden des Rings, ist an die 2040er Jahre gedacht. Ne? Und das Projekt heißt der S21 und da können wir gleich nochmal einen Blick nach Schwaben, ins Schwabenländle riskieren. Stuttgart 21. Ja, 21 war schon lange, ne? Und jetzt haben sie gesagt, es wird wohl nicht vor 30, 31. Haben die das nicht eingestellt? Nee. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal umbenennen, das Projekt. Da gibt's, weil die. Das heißt dann S41. Vielleicht, ja, genau. Weil in Stuttgart habe ich gehört, die haben kilometerlange Kabel falsch verlegt. Also, dieses Thema, weißt du, Flughafen fällt einem sofort ein. Genau. Ich habe ja schon mal empfohlen, das Buch von Klaus Wowereit, weil er an einem Kapitel das mal so ein bisschen beschreibt. Mhm. Für uns sieht es immer so aus, wir können das nicht. Die Wahrheit ist, Themen sind manchmal ein bisschen komplexer und es gibt berechtigte Gründe, warum Dinge nicht klappen. Mhm. Ne? Aber wenn ich höre, ein Kabel falsch verlegt. Wo sind die? Also da müsste man jetzt auch klären, was ist falsch verlegt. Ne? Ja, also, aber wenn das wirklich so ein Idiotenfehler ist, also dann. Und dann Kilometer lang und keiner hat es gemerkt. Erst bei der Abnahme. Ja, haben USB-Kabel verlegt. Das ist, ja. Hat man nur so in den Medien wahrgenommen. Müsste man auch nochmal im Detail, ist glaube ich ein schönes Thema für Leute im Projektbereich, das Projekt mal zu analysieren. Vielleicht findet man ja da alles, was schief gehen kann und kann daran lernen. Das ist ja mal wichtig. Zum Beispiel. Ja. Na? Ja, und gut. Ein anderes Berlin-Thema. Ich staune, dass dir das nicht irgendwie zu Ohren gekommen ist, weil der NABU hat sich gemeldet und gesagt, Es gibt immer weniger Spatzen in Berlin. Nee, das ist ja bekannt. Das es gibt bekannt. Ganz viele Spatzenrettervereine. Ja. Man denkt nämlich mal, der Spatz ist ja dieser nervige Vogel, der zu Millionen die Gebüsche besiedelt. Mhm. Ja, dieser Ruf eilt ihm offenbar unberechtigterweise voraus. Genau, ne? Also es werden immer weniger Spatzen. Es gab eine aktuelle Zählung. Die Stunde der Gartenvögel heißt das. Ja. Ne? Kennst du? Ja, die Zahl der Haussperlinge ist um 28% eingebrochen. Ja, das ist drastisch. Vielleicht haben die Leute auch gesagt, den kleinen braunen Vogel zähle ich nicht mehr. Der nervt. Der ist zu klein, tatsächlich. Nee, aber die Frage ist, warum ist das so? Die kennen keine Ursache, die können sich das nicht erklären. Das stimmt, eine Ursache ist natürlich auch das Drumherum und dazu gehört Nahrung. Ja. Insekten, also wir haben auch einen starken Insektenrückgang. Das würde natürlich jetzt nicht nur den Spatzen betreffen. Und die andere Sache ist natürlich auch Nistmöglichkeiten. Mhm. Und ich sag mal so, vielleicht bewegen wir uns jetzt langsam wieder in die richtige Richtung. Aber so prinzipiell machen wir alles weg, was uns nicht gefällt. Mhm. Und das hat natürlich auch seine Folgen und Konsequenzen. Ja. Man muss dazu sagen, Bestände können sich auch erholen. Ja, und vielleicht ist es nur eine Kurve, die gerade nach unten geht, die dann sich wieder erholt, ja. Und deswegen ist nämlich Guerilla Gardening, das Wort habe ich übrigens erfunden, kommt's wieder, ja. Vielleicht eine Sache, die erstmal dazu führt, dass wo Blumen sind, sind Insekten. Wenn Insekten sich vermehren, ja, dann haben die da in der Nahrungskette drüber stehen, auch wieder was. Ja, das ist ja ein Kreislauf. Du hast gerade tatsächlich das Wort Haussperling gesagt, das ist nämlich an der Stelle auch ganz wichtig. Weil der Haussperling hat einen Quasi-Zwilling, den Feldsperling oder auch den Feldspatz. Den sieht man nämlich ziemlich selten. Ja. Wenn ihr einen seht, der ist daran zu erkennen, der hat einen braunen Fleck auf der Wange, sieht im Prinzip aus wie ein Haussperling oder wie ein Spatz, nur mit einem braunen Wangenfleck. Und da ist die Anzahl sogar fast halbiert. Jetzt bei dem Feldsperling. Muss ich ehrlich gestehen, habe ich noch nicht live vor Augen bekommen. Okay. Ja. Vielleicht deswegen. Bin immer auf der Suche. Immer wenn ich einen Spatz sehe, hoffe ich, es ist ein Feldsperling. Das ist aber nicht. Was ich aber gesehen habe bei uns, wo ich sehr überrascht war, weil ich es überhaupt noch nicht vor den Augen hatte, in live und in echt, das Braunkehlchen. Mhm. Genau. Und schon öfter gesehen, war am selben Tag in derselben Fernglaseinstellung, neben dem Braunkehlchen guckte ein Fasan aus dem Feld. Ein Fasan, wow. Hat mich sehr gefreut. Und jetzt wird es nerdig. Ich habe auch den Grauammer gesehen. Das ist auch ein Vogel, den ich nicht allzu oft sehe. Ja. Ja. Aha, René, unser Vogelexperte. Der wenn, ist ihr, wenn ihr Interesse an einer immer gut zu Führung Vögeln, habt. Ein Vogelexperte. Ja. Dann meldet euch gern. Ich weiß nicht, wofür jetzt, aber meldet euch einfach. Wir regeln das. Genau. Ja, siehst du, haben wir da auch nochmal ein spannendes Thema zum Schluss. Also guckt mal, wo ihr hier, was ihr für Vögel findet. Man sieht ja auch am Hackischen Markt, wenn wir am Wasser sind, sind auch immer sehr viele da. Wasservögel, ich kann Wasservögel nicht leiden. Enten und Schwäne mag ich nicht. Okay, naja, da gibt's auch, jetzt haben wir doch noch einen Witz. Ja. Sagt der eine, guck mal, da ist, den habe ich dir sogar geschickt, den Witz. Guck mal, da ist eine Möwe. Und sagt der andere, da ist eine Taube. Oh, schade, Mensch, die kann also nichts hören, schade. Ja. Ja. Den fand ich genauso lustig, wie du ihn gerade rübergebracht hast. Ja, ich man muss aber, ihn auch so gut erzählen ich habe, können. Dann habe ich einen anderen Vogelwitz über die von mir so verhassten Wasservögel. Und zwar, warum haben Schwäne so lange Hälse? Damit sie bei Hochwasser nicht ertrinken. Das war gerade eine Referenz an Leo in unserer Podcast-Folge 2007 oder aus so. Dem Archiv, ja. Genau. Ja, gut, ich habe noch was anderes hoffentlich nicht aus dem Archiv, also ich hoffe, dass ich den Spruch des Tages, den ich jetzt bringe, noch nicht gebracht habe, der da lautet, du musst die Zeit totschlagen, bevor sie dich totschlägt. Das ist sehr gut, ja. Eine Frage habe ich an dich noch. Was sagt ein Dachdecker, wenn er vergessen hat, ein Dach zu decken? Keine Ahnung. Das hat er nicht gedacht. Ah ja, sehr gut, das ist gut. Das ist nicht lustig, aber das ist gut. Ja, ja. Ich weiß. Gut, so, es ist ja, wir haben gerade gesagt, Witzbattle gibt nichts mehr. Und dann haben wir doch noch. Und dann wir können uns einfach nicht jeder trennen, noch eingebracht. Ja. Ja. Ne, so ganz ist alte Gewohnheit. Ey, wir haben nicht gegen irgendwelche Regeln verstoßen. Wir haben uns gerade nur was erzählt gegenseitig. Das war Impro. Ja, das war improvisiert. Ja. Genau, eine neue Improvisationsfolge gibt es dann auf jeden Wochen. Fall in zwei Wochen. Ja. Wir freuen uns. Wir müssen noch, bevor wir aufhören, müssen wir noch sagen, wie weit Deutschland kommt bei der Fußball-WM. Achso, machen wir gleich. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in der nächsten Impro-Folge wieder mit dabei seid, ja, als Publikum. Und wir leben von eurem Applaus. Deswegen, ja, ich find's total cool. Da muss man sich aber auch trauen, wenn ihr einfach mal an Stellen, die euch gefallen, klatscht. Nicht nur so wie unser virtuelles Publikum. Auch in der vollen S-Bahn. Wir können es gerade eben nochmal vormachen. Einmal bitte Applaus. So einfach. So ist das, genau. Ja. So, aber wir tippen noch. Was tippen wir denn? Wie weit kommt Deutschland bei der Fußballwehr? Oh Gott. Vielleicht sind die ja schon raus, wenn wir jetzt hier in zwei Wochen wieder sind. Ich muss sagen, das ist genau so eine Frage, wo ich mir wahrscheinlich extrem widerspreche. Ich weiß nicht mehr, was ich getippt habe im Tippspiel. Okay. Aber ich würde sagen, Viertelfinale. Ich sag Halbfinale. Viertelfinale. Du schreibst dir das auf? Ich schreibe mir das auf. Es ist auch ganz einfach. Ich bin ein Viertel so schlau wie du und du bist halb so schlau wie ich. Damit haben wir die Eselsbrücke. Ja, perfekt. Na. Also ihr Lieben, das war Folge 192 vom Meisten Berlin Podcast. Genießt die nächsten zwei Wochen. Ja. Lasst es euch gut gehen. Der Sommeranfang steht bevor. Und dann erscheinen wir wieder in eurer Playlist mit einer neuen Folge. Bis dahin. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Und hier sind die Outtakes. So, ich habe Papier, ich habe keinen Stift. Das ist noch wichtig. Falls du irgendwas Bahnbrechendes sagst, kann ich mir eine Notiz machen. Ich habe mir schon oft Notizen gemacht, im Gegensatz zu dir, wenn ich was sage. Kannst du in der letzten Folge nachhören? Da sage ich nämlich an der Stelle, wo du sagst, am 21.06. ist Fête de la Musique, sage ich so, oh, warte mal kurz, das muss ich mir aufschreiben. Haben mir aufgeschrieben und den Zettel dann weggeworfen. Nein, habe ich mir das, genau, den heute noch beim Verlassen der Räumlichkeiten hier entsorgt. Achso, die Uhr. Die Uhr hole ich noch raus. Achso, ich habe mir selber beim Reden zugehört. Da habe ich gar nicht gehört. Also, weißt du, woran das liegt? Das ist gut. Guck mich mal an, was fällt dir auf? Ja, ich habe Kopfhörer drin, richtig. Warum habe ich Kopfhörer drin? Weil du geil bist. Genau. Und warum hört die nicht? Weil ich nicht ins Mikro rede. Jetzt, genau. Ah. So, kannst du nochmal dein Mikro in die Hand nehmen? Ich habe ein bisschen geredet. Habe ich doch. Gut, super. Perfekt. Ja? Aus Erinnerung, stark zu die richtige Einstellung. Gut. Ja, so muss das sein. Tja, der hat nicht geantwortet, der. Der? Etc. Na ja, gut. Dann muss er da durch. Doch keine Musik? Doch, Musik gibt's auf jeden Fall. Oder singst du? Ich spiele was aus seinem neuesten Album, bevor es veröffentlicht wird. Runtergeladen bei Emul. Ja, wir spielen es einfach in einer Geschwindigkeit, merkt er im Leben nicht. I'm Folge ready. 192? Ist das korrekt? Ich mal sage, I'm born ready. Was? 100 was? 192? Ja, habe ich auch einen Zettel. Weil deine Chefin hatte gesagt, Folge 191 ist erschienen. Tja, die kennt sich wohl aus. Dann würde ich sagen, Feuer frei. Feuer frei. Rund. Gut. Das dann war rund Aufsage. Wie dein Hintern. Das war so rund wie dein. Ja? Ich kann nur Mutterwitze. So rund wie deine Mutter. So. Irgendwo in Berlin wurde ein Loch gegraben. Nee, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut. Irgendwo in Berlin wurde. Warte. Ja. 3, 4. Irgendwo in Berlin. Nein. Dann haben wir es. Ja, sehr cool. Dann stoppen wir doch mal die Aufnahme, oder? Genau, gut. René ist kurz eingeschnickt, aber kurz ist wieder. Was ist hier los? Du musst noch auf die Stopptaste drücken, dann kannst du schlafen. Ich drücke jetzt einfach Stopp.